Freunde der Sonne, Freunde der Nacht, ich bin heute gebeten worden, mal etwas in meiner, wie sagt man, in meiner Muttersprache zu singen. Ja, und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe ein ganzes Orchester mit einem super Background-Chor, sagt man, glaube ich, besorgt. Und ich werde noch mal einmal ein altes Lied von mir singen, was ich schon mal gesungen habe, und zwar von Yvonne Catterwelt, für dich, aber halt in Französisch, mon amour. Okay, zuhören oder abschalten. In meine Träume, ich schließ dich darin ein, und ich werde immer bei dir sein, mon amour. Ich halte dich wieder gebogen, ganz fest am Horizont, weil mit dir, mon amour, das soll wieder kommt. Für dich schiebe ich der Wolke weiter, sonst siehst du die Sternen immer nicht. Für dich dreh ich so lang an der Erde, bis du wieder bei mir bist. Für dich mach ich jeden Tag unendlich, für dich bin ich heller als das Licht. Für dich wein und schrei und lach und lebe ich, und das alles nur für dich. Und wenn ich dich vermisse, bewahre ich die Tränen auf für dich, denn ich weiß, mon amour, du machst eine Lache draus. Ich höre dich ganz ohne Worte, ich fühle, wo du bist, auch wenn es noch so dunkel ist. Für dich schiebe ich die Wolke weiter, denn sonst siehst du den Sternenhimmel nicht. Und für dich dreh ich an der Erde, bis du wieder bei mir bist. Für dich schiebe ich die Wolke weiter, sonst siehst du den Sternenhimmel nicht. Für dich dreh ich so lang an der Erde, bis du wieder bei mir bist. Für dich mach ich jeden Tag unendlich, für dich bin ich noch heller als das Licht. Für dich wein und schrei und lach und lebe ich, und das alles nur für dich, mon amour. Ich höre dich ganz ohne Worte, und ich fühle, wo du bist. Auch wenn es noch so dunkel ist, mon amour. Oh ma, mon amour, ich liebe dich. Für dich schiebe ich die Wolke weiter, denn sonst siehst du den Sternenhimmel nicht. Und ich drehe so lange an der Erde, bis du wieder bei mir bist, mon amour. Für dich schiebe ich die Wolke weiter, sonst siehst du den Sternenhimmel nicht. Für dich drehe ich so, ich kann nicht mehr, so lange an der Erde, bis du wieder bei mir bist. Für dich mache ich jeden Tag und endlich. Für dich bin ich noch heller, mon amour, als das Licht. Ich kann nicht mehr, Hilfe! Oh, mon amour! Für dich schiebe ich die Wolke weiter. Ich lach mich weg! Freunde der Sonne, Freunde der Nacht, nicht alles zu ernst nehmen. Zuhören oder abschalten. Have a nice day. Ich kann nicht mehr. Ich gehe erstmal kacken.